Make me happy. Schnicknick Resident. Heute mit Phonik. Sputnik Neck Resident. Heute mit Phonik. Thank you. Sputnik Resident. Heute mit Phonik. We'll be right back. Topnik Resident. Heute mit Phonik. Thank you. Thank you.